Genossen, wir fahren ans Vorhut hinaus. Voran an Geschütze und Gewehren, auf Schiffen, in Fabriken und im Staat. Traut über den Erdball, traut über die Meere, die Fahnen der Arbeitermacht. Wir Kinder der Fabriken, wir Kinder des Meeres, wie Herz unser Wille zum Sieg. Arbeit geboren, den Meeren verschworen, wir fürchten nicht Kämpfe noch Krieg. Voran an Geschütze und Gewehren, auf Schiffen, in Fabriken und in Schacht. Tragt über den Erdball, tragt über die Meere die Fahnen der Arbeitermacht. Tragen die Völker des Westens die Ketten noch füllen, das Recht. Noch rote Fahnen wehen, noch dort wird er stehen, Bataillon in der Kreuzer zum Gefecht. Voran an Geschütze und Gewehre, auf Schiffen, in Fabriken und im Schacht. Tragt über den Erdball, tragt über die Meere die Fahne der Arbeitermacht. Unser Zausen, die Wellen, sie brausen, die rote Flut, sie steigt an. Vorwärts, Sozialisten, zum Endkampf, wir rüsten, die